Vielen Dank für die Frage. Wir hatten ja gerade letzten Samstag eine Pastoren-Lektüre gekostet, erbitterten Streit wieder. Was heißt Proletariat? Angesichts dessen, dass es total nur auftritt als Frauenbewegungen, wie Pastoren das auch nennt in seinem Buch, Frauenbewegungen, neue soziale Bewegungen. Er hat eben die 70er, 80er Jahre Bewegung im Westen vor Augen. Und dann eben die Frage, ja, wieso soll das Proletariat sein? Weil Pastoren das auch nicht als Proletariat plötzlich behandelt. Und manche ihm das vorgeworfen haben und andere gesagt haben, nö, wie kommt man dazu, das als Proletarier zu behandeln, wo sich die Frauen doch niemals im Leben als Proletarierinnen oder sonst was sehen, sondern als Frauen, auch welche aus dem Bürgertum und so. Und das war so ein erbitterter Streit, wo man immer wieder auf diese Frage kommt. Und ich denke eben, dass wir scheinbar durch die situationistische Definition, Proletarier ist der oder die, wer nicht die Kontrolle über die gesellschaftliche Raumzeit hat und das weiß, durch dieses und das weiß, diesen subjektiven Zusatz, scheinbar bestärkt. Das ist also ein großes Problem für mich, gebe ich offen zu. Wenn man das jetzt aber sieht, dass also sozusagen schon das Proletariat nur verengt wird auf die Klasse an und für sich, Reflexion der Vielfältigkeit auf den Möglichkeitsraum, ja. Wenn man sich aber näher anguckt bei den Situationisten, dann gehen sie immer sehr streng marxisch davon aus, dass das Proletariat als Gesamtheit und als Gesellschaftsklasse der Proletarisierten durchaus schon da ist. Also in diesem leeren, bloßen an sich als Möglichkeitsspielraum schon da ist. Und das unterscheidet sich überhaupt nicht von der marxischen Definition, noch in letzten Marxes Definition letzter Hand in der französischen Ausgabe des Kapital, wo es nochmal ausdrücklich heißt, also dass der Proletarier im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie ist der Mensch, der lohnabhängig ist, der nichts hat als seine Arbeitskraft und das Kapital produziert in irgendeiner Weise im Rahmen des Gesamtarbeiters und es Früchte tragen lässt. So. Basta. Nichts mit subjektiv. Das wäre dieses an sich. Und jetzt ist aber in der Geschichte dieser Deutung immer wieder eine subjektive Zutat sozusagen zugeschrieben worden, dass das die auch sind, die das irgendwie wissen. Nun hat aber Marx, wenn man wiederum bei Marx guckt, schon sehr frühzeitig in seiner Proudhon-Kritik zum Beispiel herausgearbeitet, dass das Proletariat, das fasst sich in dieser Formel auf, da haben die Situationisten angesetzt bei Marx, das Proletariat ist revolutionär oder es ist nichts. Und dieses gar nichts sein, auch wenn es an sich ökonomisch da sind, wie alle Proletarier, auch ob Frau, ob was weiß ich, gendermäßig oder sonst wie, wenn wir dieser Definition im Kapital entsprechen, dann sind wir proletarisiert, dann sind wir Proletarier an sich, ja, als Leeres an sich. Aber gleichzeitig gibt es uns eigentlich als Klasse nicht. Wir sind da, aber wir sind auch nicht. Ich weiß nicht, wie das mit Hegel so in dieser Seinsdialektik, wie das sozusagen ontologisch dialektisch gemacht werden muss. Was ist das für ein Seinszustand, für ein Daseinszustand? Ja, der vollkommenen Zerstreutheit. Und da zeigt Marx sehr frühzeitig, dass erst in den Kämpfen, und wo diese Vielfältigkeit entsteht, da entsteht auch die Klasse an sich. Da entsteht auch die Klasse an sich und ist sofort in jedem Kampf, in jeder Auseinandersetzung, in jeder Assoziation, in jeder Koalition schon diese Vielfältigkeit rein, ja, und wird sich dieser Vielfältigkeit bewusst. Und da sind dann die Keime und die bewussten Elemente dafür, das auch zu wissen. Das sind aber nur Elemente. Und der Weg dann zu dieser Klasse an und für sich, das ist ein ganz langer Reflexionsgang. Und ich denke nur, dass es wichtig ist zu sehen, dass die Situationisten abheben nicht auf dieses Klasse an sich sein, Proletariat, das ist für sie sozusagen mit dem spektakulären Kapital gegeben, sondern dass für sie der Akzent gelegt wird auf die Aufhebung des Proletariats. Sobald ich weiß, dass ich proletarisiert bin, weiß ich auch, dass das ein unerträglicher Zustand ist und dass ich das aufheben muss, diesen Zustand. Und in diesen Kämpfen den Ist-Zustand aufzuheben, ja, in denen vollzieht sich dann diese komplizierte dialektische Entwicklung von der Klasse an sich zur Klasse an und für sich. Und das ist also, das muss einfach erforscht werden. Deswegen haben die Situationisten gesagt, wir brauchen eine Psychogeografie der Bewusstseinszustände der Proletarisierten. Das ist ein Forschungsgegenstand, den kann man nicht so einfach in Formeln pressen. Das will ich damit nur sagen.